Herzlich willkommen zum Genusscast. Hallo Maha. Hallo Heckpiet. Heute ist Dienstag, der 7.4.2020. Es ist noch mitten in der Corona-Zeit. Genau, und wir tragen dem Rechnung, indem wir halt weit auseinandersitzen, also nicht direkt gegenüber. Und zwei Meter Abstand. Und wir sprechen nur länger als 6 Sekunden. Genau. Da besteht dann schon ein gewisses Risiko. Aber das ist, glaube ich, dann trotzdem ein kontrolliertes Risiko. Ich glaube es. Abstand halten. Genau. Ja. Sitzen im Phonodrom. Berlin hat heute wunderschönes Wetter. Genau. Und draußen ist viel los. Ja, überraschenderweise. Und man hat nicht den Eindruck, dass es alle ernst nehmen mit den Kontaktauflagen, denn ich auf dem Weg hierher muss ich ja immer durch einen Park, das ist ein sehr schöner Fußweg von einer halben Stunde, hinterm Technikmuseum entlang, durch den Park am Gleisdreieck, und da tummelten sich die Leute, und also auch wirklich zahlreich und in verschiedenen zusammengesetzten Gruppen, die nicht alle verwandt sind und die sich, also in Berlin ist ja so, dass nicht mehr als 2 Leute zusammenkommen sollen. Da fragt man auch nicht, ob die verwandt sind oder nicht. Aber es waren zum Teil doch mehr Leute. Ich bin ja am Tempelhofer Feld vorbeigefahren und da gibt es ja die S-Bahn-Station, die davor endet, und natürlich da auch diesen Fußgängerüberweg, und da war schon Menschentrauben an diesem Fußgängerüberweg. Die hatten natürlich zum Tempelhofer Feld gehen möchten, und dann, als ich dann den Blick auf das Tempelhofer Feld gerichtet habe, sah es auch nach mehr Grüppchenbildung aus als sonst irgendwas. Naja, also ich finde, wenn man dann so hört, es würden sich alle dran halten, also da wird irgendwie woanders geguckt. Ich glaube es auch. Also jetzt, das sind ja gerade so die Orte, die ja wirklich auf der Hand liegen, dass die Leute da hingehen, zwecks Zusammenkunft. Es gibt ja natürlich schon viele Leute, die wirklich in Berlin kleine Wohnungen haben, die quasi nur die Wohnung zum Schlafen und Essen nutzen und sonst das Leben eigentlich draußen stattfindet. Und heute habe ich den Eindruck, es ist ein ganz normaler Frühlingstag in Berlin, wo die Leute ganz normal draußen unterwegs sind. Sogar Sonntag, weil doch mehr Leute als sonst werktags unterwegs sind. Ich meine, Berlin hat viele Künstler, aber die sich auch die Zeit frei einteilen können, aber so viele sind wochentags, glaube ich, nicht im Park. Genau. Also auch ganz, ganz viele Skater und Skateboarder, nicht Skater. Skateboarder, Skater auch, aber vor allen Dingen Skateboarder, die sich da tummeln, auch gemeinschaftlich auf diversen Plätzen, die sich dazu eignen, obwohl die Halfpipe so gesperrt ist. Genau. Die haben sie sogar richtig massiv abgesperrt, mit Gittern drumherum, weil offensichtlich einige Leute unbelehrbar sind, aber die Skater sind trotzdem, die sind dann eben daneben auf dem Platz. Also ich finde es halt nicht gut. Das ist nicht gut. Nee. Weil wegen diesen Leuten kann es natürlich dann zu extremeren Maßnahmen kommen. Und das will ja keiner. Bloß weil ein paar denken, sie müssten sich nicht dran halten, ist es im Prinzip echt sehr, sehr enttäuschend. Ja. Also auch wir, unsere Hörer sind bestimmt da vernünftiger. Trotzdem appellieren natürlich an die Vernunft. Leute, das ist echt ein ernstes Thema, und macht bitte da vernünftig mit. Und auch wenn das Wetter natürlich jetzt total super ist und reizt, nach draußen zu gehen, dann macht es bitte mit Bedacht und mit den nötigen Abstandsregelungen. Ja. Alleine und zu zweit darf man ja in Berlin, anderswo darf man nur alleine. Oder in der Kernfamilie. Aber ich finde, das reicht ja auch. Ich versuche jeden Tag spazieren zu gehen, was mir nicht gelingt, weil dann doch sehr viel zu tun ist. Ich hatte heute auch unheimlich viel zu tun. Also man denkt immer, Homeoffice, das kann ja so schlimm nicht sein, aber durch den ganzen zusätzlichen Overhead, des Organisierens und dann muss man am Telefon alles erklären, was man sonst natürlich direkt erklären kann. Mhm. Das ist schon sehr, sehr zeitintensiv. Und von daher schaffe ich es gar nicht jeden Tag, aber ich möchte natürlich schon mich ein bisschen bewegen und nur in der Wohnung bewegen. Das geht mal für kurze Zeit, also mal so 7 Minuten irgendwas machen, geht. Aber wenn man ein bisschen Ausdauer haben will, das kann man halt nur machen, indem man rausgeht. Denn ich kann nicht 10.000 Schritte in der Wohnung gehen, da werde ich irre. Na, und draußen mache ich das halt. Mhm. Und das brauche ich auch, denn wenn ich das nicht mache, ich habe es ja gemerkt in der letzten Woche, sofort ein Kilo zugenommen. Oh, ist ja klar, wenn man sich nicht bewegt. Und dann kann man sagen, ja, da ist doch weniger, aber so viel weniger kann man auch nicht essen. Also ist halt, also ich esse schon weniger, aber das muss natürlich dann in einem Verhältnis zur Bewegung stehen. Ja, ja, definitiv. Ja, wir sorgen auch heute mit unserer Sendung noch ein bisschen für mehr Kalorien. Genau. Das kommt noch dazu. Wir haben ja letztes Mal über Limonaden gesprochen. Ja. Da wurden wir auch jetzt von einem Partner-Podcast, Freundes-Podcast mal gefeatured. Und zwar von dem Podcast 2 Flaschen trinken Limo haben wir uns auch mal angesprochen, ob sie denn da Teile unseres Podcasts nochmal verlinken dürfen. Natürlich dürfen sie das lieben gerne. Auch da noch einen schönen Gruß an 2 Flaschen trinken Limo-Podcast. Und ja, ich habe den gehört, aber das habe ich nicht gehört. Dass der, kommt noch, der kommt noch. Ach, der kommt noch. Der kommt noch. Also aktuell, wenn wir heute aufnehmen, ich habe gerade geguckt, war noch nicht online, aber der kommt noch. Ja, da bin ich gespannt. Ich auch. Ja, heute auf unserem Tisch stehen einige Eistees aus Berlin und Köln. Ja, wir schließen praktisch nahtlos an unseren letzten Podcast an. Im letzten ging es ja um Limonaden. Kannst du ja hier loslegen. Genau, es ging ja um Limonaden und da hatten wir ja eine, Jahe heißt Ingwer, und diese Ingwer-Limonade gibt es auch als Eistee, und zwar Black Ginger und dann noch einmal Green Jasmine. Und ich fand die ja sehr gut, weil die doch sehr, die Limonade mit Ginger, mit Ingwer, weil die doch so einen gewissen Nachgeschmack hatte. Mhm. Und das fand ich gut. Und ich muss sagen, das hast du nicht mitbekommen, ich war dann letzte Woche nochmal alleine hier. Bewegen ist das eine, aber man braucht auch ein Ziel. Ich bin einfach hergekommen und wieder weg. Und hab dann, als ich hier war, ich bin ja auch ordentlich flott gegangen, war also, weil es ja warm war, dann auch so ein bisschen, ja, in so einem Modus, dass ich mal ein bisschen Erholung brauchte. Und dann habe ich die Reste unserer Limonaden aufgetrunken. Ja. Und das Interessante war, die Limonade aus den Stubby-Flaschen, die war schon, wie nennt man das? Schal. Genau. Also da war die Kohlensäure raus. Und interessanterweise beim Jahe war irgendwie noch genug Kohlensäure drin, obwohl die ja genauso hier stand. Und die schmeckt noch prickelnd und durch die Schärfe schmeckt das ja auch noch frisch. Mhm. Also das war ein wirklicher Genuss und die habe ich zuletzt getrunken. Und das war eigentlich auch gut so. Dann war ich wieder versöhnt. Ne? Mhm. Also mit dem Rest da in den Stubby-Flaschen, das war nun auch nicht so viel, wieder schon etwas abgekämpft. Mhm. Ne? Aber dann hat sich also die Kohlensäure also besser bei der Jahe, das weiß ich, ist vielleicht mehr Kohlensäure drin, das kann es auch sein. Mhm. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich da nicht so drauf geachtet hatte beim ersten Trinken, wie das Verhältnis da bei der Kohlensäure ist. Es bleibt frisch, wenn es offen ist, allein schon durch den frischen Geschmack, den ja diese Ingwernote mit sich bringt. Also ich muss sagen, war sehr schön. Ich fange mal an mit Black Ginger. Genau, ich kann noch ein bisschen was dazu sagen. Sie zuckern mit natürlichen Agavendicksaft. Das ist ja relativ wenig Zucker. Aber ja. Hier steht jetzt wieder dran, 3,5 Gramm. Das ist natürlich. Darf ich das dazu gießen, obwohl da schon Eiswürfel? Da ist ein bisschen, das soll es sein. Wir haben jetzt hier, trinken natürlich jetzt, stopp, viel zu viel. Ich brauche ja bloß einen Probierschluck. Ich habe hier noch einen Spuckbecher. Genau, Eistee. Ich habe auch heute in den Gläsern haben wir auch ordentlich Eis drin. Ja, damit es nicht kalt ist. Dass es gut kalt ist, weil das so sollte ja auch der Eistee am besten konsumiert werden. Natürlich wäre es fairerweise gegenüber den anderen Limonaden gewesen, würden wir sie auch bei Zimmertemperatur probieren. Aber in dem Fall, da wir heute über Eistee sprechen und auch draußen relativ warm ist. Sehr warm. Ja, haben wir gesagt, komm, wir machen das mal quasi, wie man das sonst quasi im Alltag konsumieren würde und jetzt nicht quasi aus Genusscast-technischen Aspekten. Ja, ja, nee, das sollte man schon so machen, wie man es auch trinkt. Ja, also, Prost. Prost. Riecht schon mal sehr, nach sehr stark nach schwarzem Tee. Aber es riecht auch nach Ginger, nach Ingwer. Findest du? Ein bisschen, ja. Ich finde, ganz leichte. Ich finde, der schwarze Tee überwiegt. Der schwarze Tee überwiegt. Überwiegt. Ja, beim Geruch. Oh, sehr angenehm. Sehr angenehm, ja. Oh ja, man merkt so, am Anfang merkt man wirklich so einen klassischen schwarzen Tee, könnte ein Earl Grey sein oder ein. Ja. Was und noch? Der Tee kommt gut durch, ja. Weil eben auch der Zucker nicht so stark ist. Ja. Und zum Schluss, wenn quasi dieser Belag des schwarzen Tees sich auf der Zunge ablagert, kommt dann die Ginger-Note oder die Ingwer-Note dazu. Aber sehr dezent. Also im Vergleich zu den anderen Jahe-Produkten, wo die Ingwer-Note ausgeprägt war, ja. Ist das hier, obwohl es sogar Black Ginger heißt, ist die doch sehr, sehr eingeschränkt. Sehr dezent, ja. Also es schmeckt extrem nach schwarzen Tee und ein bisschen dann nach Ginger zum Schluss. Ja. Mhm. Aber wirklich eine sehr angenehme Note und vor allen Dingen, es schmeckt wie selbstgemacht. Oh. Ab und zu mache ich ja mal Eistee selbst. Ja. Oder beim TTT im Sommer lässt man sich dann so Eiswürfel geben und einen Tee und schüttet den heißen Tee dann in die Eiswürfel, hat dann einen Eistee. Ohne Zucker, wohlgemerkt. Also ich mache den dann, wenn ich selber mache, auch ohne Zucker. Und hier, weil der Zucker halt so dezent ist, ist es halt wirklich so, dass man so ein bisschen dieses Gefühl des selbstgemachten Tees hat. Ja, das ist also, und auch die Süße ist quasi, man schmeckt nur leichte Süße. Ja, ja. Es reicht die Süße, um quasi den schwarzen Tee, diesen Belag des schwarzen Tees etwas abzumildern. Mhm. Aber es ist nicht so viel, wo du sagst, du trinkst es und dir fallen die Zähne aus. Es ist auch ein bisschen zitronig. Ja. Also Zitronensäure ist auch da Zucker, dabei. Du musst noch Gesundheitswarnung machen, denn die Zitronensäure ist auch gesundheitsschädlich. Genau, wir haben heute natürlich zuckerhaltige Produkte und auch viele Produkte, die mit Zitronensäure ausgestattet sind, beziehungsweise versetzt sind. Mhm. Auch da ist natürlich der große Konsum oder der überflüssige Konsum da nicht zu empfehlen. Dementsprechend testen wir für euch und seid da ganz, ganz vorsichtig. Ja, also bei der Zitronensäure ist folgendes Problem. Ich habe Zitronensäure auch mal verlinkt. Ich weiß nicht, ob das im Wikipedia-Artikel steht, aber man weiß es ja. Wenn man viel Zitronensäure zu sich nimmt, dann führt das dazu, dass dass die Zähne angreift. Genau. Und durch den Zucker war noch anfällig für Karies. Genau. Also das ist das liegt quasi problematisch. Jetzt setzt halt den pH-Wert des Speichels herab. Mhm. Das heißt, der Speichel wird sauer. Und ein saurer Speichel ist für die Zähne nicht kein gut. Spaß. Genau, das ist quasi die Zahnhälse werden freigesetzt, dann kommt der Zucker und schon hat man genau dieses Problem, was man nicht haben möchte. Da muss man seinen Zahntrakt da runtersanieren lassen. Genau. Da gibt es aber inzwischen Möglichkeiten. Für viel Geld kann man das alles ordentlich machen lassen. Ordentlich machen lassen dann. Aber das sollte man vielleicht verhindern dadurch, dass man eben nicht so viel zuckerhaltige Getränke trinkt. Und meine Eltern haben mich als Kind immer sehr gepiesackt damit, dass ich keine zuckerhaltigen Getränke trinken durfte. Und das hat auch, oder wenig, und das hat auch dazu geführt, dass ich in der Tat immer noch gute Zähne. Mhm. Also ich brauchte die Rundsanierung noch nicht, aber andere. Ja. Ich will jetzt keine Namen. Ich will auch keinen Namen, aber ich habe auch, glaube ich, einen der Berliner Clubbesucher. Ja, ja. Anfang mit W ist, glaube ich, da schon mal schlimmeres Unterfangen. So, wir kommen. Also die Flaschen sind halt ganz schlicht, eine weiße Flasche mit Longneck, genau. Flaschen. Longneck mit Kronkorken und ein sehr schlichtes Etikett. Ja, immer das Zentrum des, also das Etikett ist weiß und das Zentrumsetikett ist abgestimmt auf die Farbe des Getränks. Das ist bei den Limonaden ein Tick besser gelungen hier. Der Ginger, der Black Ginger hat, da passt das Etikett zur Farbe. Bei Green Jasmine passt es nicht so ganz, weil es so gräulich grün ist. Das Getränk ist halt doch eher in der Farbe wie Eistee halt ist. Genau. Also nicht so sehr grün. Also es riecht ein bisschen nach Jasmin, aber auch nach ein bisschen nach Schwarztee. Es riecht nach Jasmin und Schwarztee. Also es riecht nach Jasmin-Tee, sagen wir mal. Das ist es ja. Hier ist auch wenig, 3,8, auch wenig Zucker drin. Aber schmeckt wirklich wie ein Jasmin-Tee. Wie ein kalter Jasmin-Tee mit einer leichten Süße. Man merkt, die 0,3 Gramm ist, glaube ich, etwas, nicht nur vom Wert her, höher, auch geschmacklich merkt man es. Liegt natürlich auch daran, dass der Jasmin-Tee feiner ist von der Geschmacksnote als ein schwarzer Tee. Da drückt natürlich der Zucker etwas auch besser durch. Ja, ja. Drückt der Zucker mehr durch. Ja, ja. Also ich glaube, wenn jetzt auch die gleiche Anzahl an Zucker drin wäre, würde man, glaube ich, hier in dem Jasmin-Tee, wird man, glaube ich, das genauso schmecken, dass halt der Zucker einfach präsenter ist. Aber also ist ein gefälliger, also ein gefälliges Getränk. Gerade der zweite Schluck. Also beim ersten Mal war ich erstmal so ein bisschen, ja, es schmeckt halt wie Jasmin-Tee und das ist sowas, was man, also natürlich, was heißt das, ich, eigentlich hätte ich es erwarten können, aber ich habe es halt nicht erwartet. Und ja, war ich halt ein bisschen erstmal überrascht und dachte, oh, muss man sich dran gewöhnen. Aber der zweite Schluck ist wirklich, wirklich sehr angenehm dann. Also, ich finde jetzt den Black Ginger einen Tick interessanter, weil er nicht ganz so süß ist. Aber das ist auch interessant. Ich finde, hier steht ja auch Ingwer nicht drauf. Das heißt ja nur Green Jasmine. Ja. Ich schmecke auch keinen Ingwer. Auch vielleicht ist da gar keiner drin, obwohl es Jahe heißt, was ja Ingwer bedeutet. Und so steht drauf. Aufguss aus Grüntee, Jasmin und Ingwer. Ja, doch. Ingwer, aber. Und Ingwer steht auch an zweiter Stelle. Aber man schmeckt gar kein Ingwer. Also ich würde. Nee, vielleicht haben wir es vergessen. Bei der Flasche. Also beim anderen hat man so einen ganz leichten Touch, aber so einen ganz leichten Touch kann man gar nicht vergleichen mit den anderen Jahe-Produkten. Aber hier merke ich jetzt vom Ingwer nichts mehr. Nee, es ist wirklich. Ich probiere jetzt auch nochmal explizit drauf zu achten beim Schlucken und beim Ende der Zunge, um mal zu gucken, weil da nimmt man ja am besten ja den Ingwer-Geschmack auf, aber da kommt nichts mehr. Aber ich finde den lecker. Aber angenehm, wirklich. Ja. Also volle Empfehlung. Also es ist ein tolles Getränk. Wirklich tolles Getränk. Also, natürlich, aber das haben wir auch noch nicht bei unseren Warnungen. Natürlich, Tee enthält Koffein. Genau, Koffein ist. Und. Protein, genau. Koffein. Tein ist dasselbe wie Koffein, heißt nur anders. Das ist natürlich auch nochmal ein Problem. Und wenn wir jetzt so viele trinken, wir haben ja noch einige vor uns, dann werde ich wahrscheinlich heute Abend wieder nicht einschlafen. Aber ist nicht schlimm. Morgen fange ich dann mal etwas später an mit dem Homeoffice. Ich hatte heute so viel zu tun. Das war wirklich so schlimm. Ich muss jetzt mal. Kenn das auch. Hat echt die Überstunden gemacht. Naja, ich sagte das vielleicht schon. Es dauert im Homeoffice alles immer etwas länger, bis man alles erklärt hat. Und das ist mit dem technischen Overhead und so. Also, meine Güte. Ja, also bei mir werden auch die Homeoffice-Tage sind eher längere Tage als die Bürotage. Ja. Ist so, mein Gott, aber. Naja, und abends ist man dann auch noch im Homeoffice. Also, das ist auch nochmal so ein Problem. Ich dachte, ich gucke jetzt hier. Serien ohne Ende. Ich auch nicht. Ich habe keine Serie gesehen letzten Tag. Ich auch nicht. Also, das ist wirklich doch am Sonntag. Am Sonntag mache ich ja virtuelles Serien schauen, was auch ganz nett ist. Ja. Gut, wir haben noch ein zweites Produkt hier stehen. Darum haben wir heute nur uns im Prinzip nur auf zwei Brands fokussiert. Liegt auch daran, da jetzt wir ein Produkt haben, was ein relativ großes Sample ist. Das ist auch nochmal, ich hatte ja letztens schon den Berliner Flaschenteufel erwähnt, die quasi hier den Vertrieb davon auch übernommen haben. Und es geht jetzt hier um ein neues Produkt. Ja, da habe ich doch noch, da kann ich noch berichten. Ah, berichtest noch mal? Ja, ich habe doch Stay at Home. Das Stay-at-Home getestet. Ja. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich sehr angetan. Also die kamen tatsächlich am nächsten Tag. Was ich ein bisschen schlecht fand, war, dass man das einfach wissen musste, dass sie am nächsten Tag kommen, ja, weil das nirgendwo stand. Ja. Da stand dann im Kleingedruckten irgendwie 1 bis 3 Liefertage. Ich dachte, um Gottes Willen, wenn die erst Dienstag kommen oder was. Also ich hatte es ja vor dem Wochenende, also am Donnerstag bestellt. Und aber sie kamen tatsächlich am Freitag, am Donnerstag bestellt. Freitag waren sie da und auch vormittags zur nerdfreundlichen Zeit, späteren Vormittag, oder mittags jedenfalls, ich habe es mir genau im Kopf. Und ich hatte ja dieses Plus-Paket, dieses Retter-Paket, wo man halt Lebensmittel bekommt, die kurz vor oder nach dem Verfallsdatum sind. Ja. Und es war wirklich eine Zusammenstellung, also ich habe die vegane Kiste genommen, wo ich als jetzt nicht so geübter Veganer schon so ein bisschen überrascht war, weil doch sehr vieles drin war, was ich überraschend fand. Okay. Aber insgesamt, muss ich sagen, hat mir eigentlich alles, also ich habe natürlich noch nicht alles auf, das ist ja immerhin für über 30 Euro, aber es hat mir alles gefallen, war alles interessant. Da sind noch ein paar Sachen, die ich mir noch einverleiben muss, zum Beispiel Erbsensaft, da weiß ich noch nicht, ob. Den habe ich auch letztens irgendwo bekommen, wo ich mir denke, so ein ballaststoffreicher Erbsensaft. Ja, ja. Und ich habe auch gelesen, den nutzt man jetzt statt Milch in Kaffee drin. Mhm. Also. Sowas könnte ich mal probieren, weil ich noch nicht weiß, ob ich den pur wirklich möchte. Also man sieht wohl Erbsen, Milch, Saft in Anführungszeichen, jetzt wohl in der Barista-Szene relativ häufig, dass Leute Kaffees machen mit diesem Erbsenmilchsaft. Nee, du kennst dich aus. Was mache ich denn? Ich habe noch ein kleines Paket, Dinkelcreme heißt das. Mhm. Musste erstmal herausfinden, wofür man das benutzt. Und zum Glück war das in vielen Sprachen. Und bei Spanisch, Portugiesisch, also Nata, konnte ich dann sehen, es handelt sich um Sahne. Mhm. Und man nimmt das offensichtlich als ist so eine Art Creme fraiche. Mhm. Nur aus Dinkel. Aber gut, ja, ich kann es als Ersatz für Creme fraiche nehmen, aber wenn du noch andere Ideen hast. Ist mir jetzt noch nichts untergekommen in der Richtung. Also ich habe es ehrlich gesagt auch noch nicht getestet. Habe das noch nicht in der Hand gehabt. Aber wie gesagt, wenn das ein Sahneersatz ist, halt überall da, wo Sahne rankommt. Also ich empfehle das. Erstmal tut man was Gutes und zwar in mehrfacher Weise. Erstmal durch dieses Retterpaket rettet man halt Lebensmittel vom sinnlosen Vernichten, weil ja das Verfallsdatum so ein Fetisch ist in Deutschland. Ja. Und ich meine, man kann wirklich, ich habe jetzt, ich weiß nicht, ob ich das im letzten Podcast erwähnt habe, ich habe riesen Vorkommen von Reis bei mir zu Hause. Mhm. Also nicht, weil ich gehamstert habe, sondern weil aufgrund eines Fehlers vor 7 Jahren, also wollten wir Reis machen, aber an einer anderen Location und haben dann die 10 Packungen Reis bei mir vergessen. Ja. Und dann sind nochmal 10 Packungen von jemand anders nachgekauft worden und wir haben am Ende für die ganze Reistafel irgendwie nur 2 Packungen Reis verwendet oder 3 Packungen und ich habe dann also 17 Packungen nach Hause gebracht und natürlich habe ich über die Jahre keine 17 Packungen Reis verwendet und jetzt habe ich mir halt einen Reiskocher gekauft und geht trotzdem nicht so neige. Ich fühle mich da wie in dem Gleichnis, wo der Reis immer mehr. Na, kennst du die Geschichte mit dem Reiskorn? Ja, ja, ich weiß. Sagt er doch, was willst du als Belohnung? Da sagt er, ich möchte Reiskörner und zwar auf einem Schachfeld, mit dem ersten 1, auf dem zweiten das Doppelte, genau. Auf dem dritten das Doppelte, auf dem zweiten Feld und genau. So weiter. Da der König das mit dem exponentiellen Wachstum nicht weiß, überdient er das ganze Königreich, muss Reis abgeben, damit das Schachfeld aufgefüllt wird. Damit er sein Versprechen umsetzen kann, weil das eben wirklich unendliche Mengen dann am Ende sind. Ja, so fühle ich mich bei mir, dass der Reis, je mehr ich verbrauche, umso mehr wird es. Aber dieser Reis, der jetzt tatsächlich 7 Jahre lang bei mir gelagert hat, natürlich längst über ein Verfallsdatum, das Verfallsdatum war, glaube ich, so 2014, 15 oder so, Der ist wirklich, die Packungen sind schon außen, weil sich da so Staub abgesetzt hat, sind schon ganz fies. Ja. Aber innen drin der Reis ist, ich habe ja probeweise mal was gekocht, der ist sehr luftdicht, da kann ja auch kein Viehzeug rein. Ja. Luftdicht verpackt und der Reis schmeckt einmalig wie am ersten Tag. Mhm. Also wirklich unglaublich. Also Reis kann man wirklich lange lagern. Das haben wir eine Abschweifung sondergleichen hier hingelegt. Ja, wie gesagt, in der Packung ist auch viel Altes, aber das kann man natürlich mit gutem Gewissen alles noch nutzen und das ist ja besser, als wenn das vernichtet würde. Ich wollte jetzt sagen, das ist, glaube ich, eine gute Sache. Wenn du schon abgeschweigt bist, was für einen Reiskocher hast du dir zugelegt? Wie viel Menge? Ganz klein. Also es gibt den ja in allen Größen und ich habe für 49 Euro, also ich habe mich wirklich 2 Tage lang mit Reiskochern beschäftigt. Ja. Und hab wirklich, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Modell. Und also ohne digital, weil ich halt gelesen habe in den Kommentaren, dass das mit dem digital eigentlich Quatsch ist. Also er ist ganz einfach, hat nur einen Schalter. Ja. Mit dem schalte ich ihn ein. Und wenn halt das Wasser weg ist, der hat halt einen Temperaturfühler und merkt halt, aha, jetzt steigt die Temperatur. Sehr stark an, ja. Sehr stark an. Das heißt, wir müssen jetzt in den Wärmemodus gehen. Mhm. Dann springt halt der Schalter um und dann ist ein Wärmemodus. Mhm. Dann kann man ewig den warmen Reis da haben. Mhm. Ja? Also finde ich sehr gut. Ich habe halt auch einen genommen, das war mir auch wichtig, wo man halt alle vom Kochen betroffenen Teile in die Spülmaschine stecken kann. Das ist nämlich nicht bei jedem der Fall. Und ich wollte auch einen ohne Aluminium. Mhm. Also, ne? Also Edelstahl und Glas. Also reingucken will ich ja auch. Und das ist eigentlich toll. Und für 49 Euro. Und der kleinste reicht, weil ich glaube, ich kann da 4 Messbecher reintun, ein Reis maximal. Und ich mache normalerweise, wenn ich einen Messbecher da reintue für mich alleine, das ist immer viel zu viel. Ja. Also ich mache den Messbecher nicht ganz voll, weil es sonst zu viel ist. Also ja, also ich bin auch großer Reisfan. Ich habe auch letzter Zeit wieder viel mit Reis gemacht. Kann so viel mit Reis machen. Ja, also natürlich auch mit Nudeln, aber jeden Tag Nudeln ist auch blöd. Und mit Reis kann man wirklich, wirklich viel machen. Ich habe jetzt einen Gulasch auch gemacht und so. Das ist ja alles kein Aufwand. Beim Gulasch dauert es halt ein bisschen. Aber wie gesagt, es ist alles kein Aufwand. Und man kann da leckere Sachen machen. Und zur Not holt man sich halt was aus der Dose. Ja, klar. Das ist auch kein Problem. Da gibt es ja auch tolle Produkte. Und wie gesagt, ich lasse mir das immer liefern, also von verschiedenen, jetzt eben auch von diesem Surplus über Stay at Home, über diese Seite. Ja, was eigentlich stehen geblieben, was man eigentlich noch was Gutes tust. Die Lebensmittel werden nicht weggeworfen. Dann hilft man im Moment natürlich auch den Geschäften, die ja sonst nichts verkaufen. Genau. Also gerade hier der Getränkelieferant, der das macht, der hat ja eben umgestellt auf diese Lieferungen, damit das Geschäft weitergeht. Das gleiche gilt natürlich sicherlich auch für Surplus, also die diese Lebensmittel retten. Also insofern und 5 Euro gehen an die Berliner Clubszene. Genau, 5 Euro gehen an die Berliner Clubszene. Danke, dass du mich erinnerst. Also das ist schon die dritte Ebene. Ja. Und dann bemühen sich die ja auch noch darum, Abfall zu vermeiden. Das heißt, man kriegt, dieser Karton ist halt nur einmal verpackt und die Getränke kommen ja so. Genau. In die Getränkekisten und die werden dann auch wieder abgeholt, wenn das nächste Mal kommt. Ja, das ist natürlich auch nochmal gut. Da ist man ja zum Teil beim Marktführer, hab ich heute so eine Erfahrung gemacht, normalerweise nehmen die Verpackungen ja wieder mit. Und heute wollte das wirklich also von sich gewiesen, weil man ja jetzt wenig Kontakt haben soll, wollte die Verpackung nicht wieder mitnehmen. Das heißt, ich sitze mit diesen Wahnsinnsmengen Verpackungen. Beim Marktführer ist ja alles einzeln. Ja, kann man kurz sagen, ja. Das ist ja auch ein Unding. Und deshalb denke ich, sollte man auch mal andere Sachen ausprobieren. Und ich finde halt, liefern ist halt gut, weil ich wenig Lust auf dieses Theater in den Geschäften habe, wo man dann doch irgendwie auch dem Virus am Ende ausgesetzt ist. Ja, ja. Und diese gereizten Leute überall. Es ist Kampf um Klopapier. Ja, Kampf um Klopapier und so, das will ich alles nicht. Und so bin ich im Homeoffice, plötzlich klingelt es, denke ich, ach ja, war ja was. Und genau. Beziehungsweise, das ist ja sehr schön, jetzt gut, bei dem Lieferdienst, da wusste ich ja nicht genau, wann er kommt. Bei anderen ist ja so, dass man vorher dann immer schon diverse Nachrichten bekommt. Genau. Ihre Lieferung ist nur noch wenige Häuser weg und genau, so, was manchmal irreführend ist, weil es dann noch ewig dauert. Also wie gesagt, es ist einfach gut. Und ich denke, das sind auch oft wirklich professionelle Leute, die das auch richtig abstellen und so, dass man halt da nicht viel Kontakt hat und die Abstand halten. Das ist eigentlich alles sehr erfreulich. Genau, noch ein wichtiger Faktor, den du vergessen hast. Alle, die an diesem Programm teilnehmen, Stay-at-Home-Club, sind ja alles Marken und Firmen, die auch mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Ja, das habe ich doch erwähnt. Das genau. War auch der Punkt mit wie der Verpackung. Wie zum Beispiel auch Solidrinks, die zum Beispiel supporten auch dann Geflüchtete quasi mit einer Abgabe. Genau. Dann, was sich querfällt, für nachhaltige Lebensmittel, dann Quartiermeister und Co. Also alle, wie sie heißen, genau. Die machen quasi auch Einhornkondome und bla bla bla, das ist alles mit dabei. Also das ist alles die brauchte ich jetzt gerade nicht, okay. Die Einhornkondome aus Gründen. Aber zum Beispiel habe ich Osmos bestellt, was wir das letzte Mal hatten. Ja. Da gibt es eben auch so eine Probierkiste, wo ganz verschiedene drin sind. Fand ich auch sehr interessant. Dass diese allein die Probierkiste hätte auch nochmal einen Podcast, wäre nochmal ein Podcast wert gewesen. Können wir vielleicht noch machen. Weil wirklich da wieder so vielfältige Sachen drin waren. Und da dachte ich, Mensch, das habe ich. Also die Rote Beete hatten wir hier schon, die war auch dabei. Ja. Aber es waren so viele andere und dann eben Apfel so und Apfel so. Mhm. Also die verschiedene Möglichkeiten, da den Apfel zu machen. Also war wirklich sehr interessant und das ist natürlich schön. Du hast unterschiedliche Sachen. Oft waren sie mir dann doch zu süß, aber da kann man ja noch mal ein bisschen so aus der Schorle noch eine Schorle machen. Also das war wirklich auch interessant. Also das kann ich sehr empfehlen. Also stay at home und dann mal so verschiedene Getränke durchprobieren. Und wie gesagt, wird alles gebracht und wieder abgeholt. Und das ist auch nachhaltig. Das ist eben auch nachhaltig, weil natürlich der nicht nur eine Fahrt macht, sondern das wird dann alles eine Tour gemacht quasi. Eine Tour. Von daher denke ich, ist das sicherlich auch nicht die schlechteste Art einzukaufen. Ja, glaube ich auch. Also wie gesagt, bin auch großer Fan von dem Konzept und vor allem, dass er halt da auch was zurückgeben und nicht nur rein kommerziell getrieben sind, finde ich das echt. Ja, und alles plastikfrei. Genau. Wie gesagt, es gibt ein veganes Paket und so. Also das ist alles sehr, sehr gut und durchdacht. Und letztlich dann auch nicht teuer, weil die Leute immer sagen, dieses Bestellen, das ist doch teuer. Ne, ist es eben nicht. Also es ist halt, wenn man sich die Preise anguckt und dann vergleicht, was zahlt man sonst dafür, ist es teilweise sogar billiger. Mhm. Na, also wenn ich da beim sozusagen Getränkegroßhandel sowas kaufe oder wenn ich dann gucke, Proviant gibt es natürlich auch im Laden an der Ecke, aber dann natürlich für ganz andere Preise. Ja, also das ist nicht, das kann mir keiner erzählen. Ich meine, ich habe ja auch heute wieder beim Marktführer bestellt, habe auch extra nochmal verglichen. Mhm. Also das ist preislich total konkurrenzfähig. Mhm, absolut. Also da das immer gesagt wird, ja, aber das ist doch viel zu teuer. Nee, also da muss man mal genau hingucken, bevor man sich aufmacht und dann wieder in den Laden geht. Aber viele Leute wollen natürlich auch in den Laden, ja, weil sie sagen, das ist halt irgendwie, ich brauche den sozialen Kontakt und ich muss durch Regale gucken. Schreien sie sich da an der Kasse. Und habe ich ja neulich erlebt. Also wirklich, meine wenigen Ladeneinkaufserlebnisse der letzten Wochen waren alle unangenehm, weil irgendwer schrie und aggressiv wurde und ausfällig war und das ist unglaublich. Mhm. Also das kann es doch nicht sein. Ich meine, das ist echt ein negativer Aspekt an dieser Ausnahmesituation, dass manche Leute da so eine Grundaggressivität jetzt irgendwie am Tag legen. Das ist echt schlimm, ja. Ja. Ja, jetzt die Situation bringt ja auch verschiedene andere Situationen mit sich. Und zwar schöne und traurige Geschichte natürlich zugleich. Wir haben jetzt noch ein Eistee-Paket hier stehen, was auch wirklich sehr, sehr schön verpackt war. Mhm. Gibt es dann die Bilder bei Instagram, genau. Im Instagram-Account. Ich veröffentliche die dann gleichzeitig mit der Veröffentlichung unseres Podcasts. Dann gibt es auch noch ein bisschen sozusagen Werbung für das eine und das andere. Du könntest unseren Instagram-Account auch in die Shownotes mal stecken. Denn es gibt jetzt immer nur den in die eine Richtung und nicht in die andere Richtung. Ja, du hast recht. Ja, und bei Instagram sehen die Fotos dann doch bisher nur wenige Leute vergleichsweise, obwohl ich das auch nachvollziehen kann, denn ich bin ja auch Podcast-Hörer, der Medienwechsel ist immer schwierig. Deshalb, ich mache den selten. Das heißt, ich gehe selten auf Webseiten. Das tut mir auch leid, weil ich gerne dann natürlich auch positives Feedback geben würde. Aber dieser Medienwechsel fällt mir dann jedes Mal wieder schwer, beziehungsweise ich höre ja halt die Podcasts in Situationen, wo der Medienwechsel nun gerade nicht geht. Mhm. Ja. Und dann habe ich es dann später wieder vergessen. Und also das ist keine böse Absicht. Aber das ist halt schwierig. Und manchmal ist der Medienwechsel auch schlimm. Ich habe heute mal den Dr. Drosten gesehen in der ARD. Und da gibt es den als Video. Jetzt spricht er ja aber am Telefon. Das heißt also, man sieht immer die Redakteurin, die mit ihm spricht, die wird immer eingeblendet, aber auch so gewollt unprofessionell eingeblendet, da an ihrem großen Mikrofon. Das heißt, sie ist völlig verdeckt vom Mikrofon und Kopfhörern. Mhm. Und dann, wenn er spricht, und er spricht ja meistens, sein Bild eingeblendet. Da habe ich mir auch gedacht, das ist doch das völlig falsche Medium. Ja. Das muss man doch eigentlich, also dann, das geht doch gar nicht. Also Podcasts dann auf so eine Weise aufzuarbeiten, gut, ja, warum nicht? Aber für mich halt befremdlich. Ja, Podcast haben wir über Limonaden heute und Eistee. Darum gibt es jetzt eine ganze Leute neue. Warten auf das neue Produkt. Jetzt erzähl doch mal deine Geschichte. Ja, bin ich schon dabei. Also ich habe natürlich dann von dem Getränkedealer unseres Vertrauens, habe ich ja letztes Mal schon erzählt, wenn ich bei Michael bin, das ist immer artet immer in extremen Gesprächen und lange Zeit aus. Also da mal kurz vorbeizugehen, was zu holen, gibt es quasi nicht. Und er drückte mir dann quasi dieses Paket in die Hand und sagte, ich soll das mal bitte mal mitnehmen und mal probieren. Wir sollten es mal probieren. Es gibt quasi eine neue Firma, die sich jetzt gegründet hatte und eigentlich jetzt starten wollte, jetzt Mitte März, aber aufgrund der Corona-Situation natürlich das jetzt ein bisschen schwierig ist, gerade mit einem Getränk und der Vermarktung eines Getränkes zu starten, was eigentlich für die Club- und Bar-Szene gemacht wurde. Mhm. Aber so ein Paket würde ich mir auch kommen lassen. Würde ich auch. Also ich fand es auch. Ich stelle ja jetzt wieder bei Stay at Home, da muss ich mal gleich sehen. Oder Stay Home, ob die das auch im Element haben. Das habe ich nicht geguckt. Stay Home Club. Also ich brauche wieder halt und ich kann leider erst nächste Woche bestellen, weil ich ja ein bisschen sozusagen jetzt Alkoholfasten machen. Das hatte sich einfach so ergeben. Ich habe es einfach gar nicht gemerkt, dass ich ja keinen Alkohol getrunken habe. Dann dachte ich, ach, jetzt habe ich schon eine Woche keinen Alkohol getrunken. Jetzt mache ich das bis Ostern. Das heißt, ich kann erst nach Ostern wieder bestellen, weil ich nämlich in der einen Kiste mit den Limos waren eben noch zwei Cider drin. Ja. Bei Ostmost. Und die wollte ich jetzt nicht trinken, wenn ich Alkoholfasten mache, denn da ist Alkohol drin. Und ich kann natürlich den Pfand nicht zurückgeben, weil jetzt zwei Flaschen fehlen. Aber gut, warte ich halt noch ein bisschen mit dem Bestellen. Genau. Auf jeden Fall ist nicht in der Kiste dabei, aber du kannst bei ihm direkt bestellen. Beim, ich sag's jetzt einfach mal als Werbungszweck, ist nichts nicht gesponsert. Und zwar Flaschenteufel Berlin. Ich werde es nochmal verlinken. Aber ich denke, der beliefert nur. Nee, jetzt mittlerweile auch private, logischerweise. Hier ist das PDF. Mach das mal auf und da gibt es nämlich den Punkt auf der Seite 10 Richard Sons. Ist also das Brand heißt Richard Sons oder Richard Son. Und also Richard Sonne. Richard Sonne, genau. Nicht, nach dem Erfinder des Eistees. Ja, das musst du erklären. Genau, und mache ich gleich. Und zwar heißt der Erfinder des Eistees Richard Blechjant, würde ich so mal aussprechen, ist quasi der Amerikaner, der 1904 auf der Weltausstellung quasi den Eistee erfunden hat oder präsentiert hatte. So, und das erste Rezept hat er gemacht irgendwie 1878, also 30 Jahre irgendwie vorher, und das hat genutzt, um halt es vorzustellen, und gilt dementsprechend als Erfinder des Eistees, und das ist quasi ein Hommage an den Namen. Und da haben die Jungs von Proviant, die man ja auch kennt. Blechschinden wird das wahrscheinlich ausgesprochen. Genau. Okay, Blechschinden. Ich weiß es nicht. Okay. Und die Jungs quasi von Proviant haben gesagt, okay, wir wollen ein neues Brand, wir machen halt die Proviant-Limonade und wollten jetzt nochmal in das Eistee-Geschäft rein. Ja. Laut GfK-Studie ist ja auch gerade Eistee extrem am Wachsen am Markt. Mhm. Es gibt eine GfK-Studie von 2018. So GfK sagen? Genau, Gesellschaft für Konsumforschung. Ah, ja. Und die sagen halt, dass gerade in Europa und sprich in Deutschland wieder der Trend geht zu Eistee. Warum? Natürlich A, zuckerreduzierte Eistees, also generell geht der Trend hin, Getränke wieder mehr Zucker reduziert zu haben, und natürlich achten die Consumer natürlich auch auf natürliche Zutaten. Und wovon gibt es eine natürliche Zutat? Wenn du einfach Wasser nimmst und einen Tee und es aufbrühst, dann hast du natürlich quasi die natürlichsten Zutaten für eine Limonade, die du haben kannst, sprich einen Eistee. Und die haben quasi jetzt ein Brand starten wollen, halt Richard's Son, und der quasi ein Spin-off, der von Proviant ist. Das heißt, da gibt es natürlich auch ein paar Überschneidungen wegen natürlichen Zutaten und Lieferungen von verschiedenen Obstsorten und von Fruchtsäften und Co. Und haben quasi jetzt 6 Sorten auf den Markt bringen wollen, die quasi jetzt erstmal verzögert werden, aber wir sie quasi hier schon vor Ort haben. Man kann sie auch schon beim Berliner Flaschenteufel auch bestellen. Da gibt es sie auch schon, aber der große Marketingaktion wird wohl erst nach der Corona-Krise beginnen. Ja. Sechs Sorten, alle sehr bunte Flaschen, Long-Neck-Flaschen mit so einem nachhaltigen Etikett drauf. Also man merkt da so ein bisschen, dass halt hier Ökopapier benutzt wurde und die Flaschen alle sehr farbenfroh gemacht. Wie gesagt, Barszene, Gastronomie ist eigentlich eher so der Fokus. Das heißt, dass man auch zu einem Essen einen Eistee bestellen kann und es auch trotzdem gut aussieht und auch lecker schmeckt. Also halt weg von diesen ganzen Standard-Eistees hin wirklich zu einem Eistee in der Flasche. Und mit einer relativ großen Sortenvielfalt da auch mal den Markt immer aufzurollen. Ich beschreibe ganz kurz die Sorten im Schnelldurchlauf. Wir probieren sie gleich noch einzeln. Ja. Es gibt klar Peach, Lemon, Granatapfel, Blueberry, Watermelon, Pineapple und Acai Lime, also Acai-Beere und Limette. Die werden wir jetzt alle mal durchprobieren. Es gibt dazu ein tolles Heft, wo mal alles beschrieben ist, haben alles mitbekommen. Sitzen in Berlin, also auch da, wo Proviant sitzt, aber unter eigenem Namen, mit eigener GmbH und dementsprechend ja, quasi ein neues Eistee-Produkt. Wir beginnen mit dem Klassiker. Eistee Pfirsich ist, glaube ich, eins der beliebtesten Eisteesorten. Ich glaube, Pfirsich und Zitrone. Und ich würde gerne erstmal mit der Pfirsich beginnen. Man merkt, keine Kohlensäure. Mhm. So, ich gebe mal einen ordentlichen Schluck rein. Dankeschön. Wie gesagt, die Flasche sehr, sehr, sehr farblich schön gestaltet mit wirklich mit Pfirsich drauf. Real Tea and Real Juice steht drauf. Zucker, sage ich gleich was dazu, 6,8 Gramm. Also relativ viel. Dementsprechend Richard Sons Eistee Pfirsich hat ein bisschen mehr Zucker, also 6,8 Gramm. Mhm. Merkt man auch gleich. Merkt man gleich und ist halt hier mit Bio-Rohrzucker, Tee aufguss, natürlich Schwarztee Pfirsich aus Pfirsichkonzentrat. Natürlich etwas Säurungsmittel, Zitronensäure, hatten es vorhin drüber gemacht. Ist vegan und kommt aus Berlin. Und riecht sehr pfirsichartig, also der Pfirsichgeruch ist sehr ausgeprägt. So ein bisschen trübe, glaube ich, sieht das aus. Ja, so ein bisschen naturtrüb ist es, gell? Ja. Ja, nochmal klar, der ist ein bisschen trübe. Mhm. Das sieht man, ja. Im Geschmack kommt der Pfirsich auch gut durch, aber auch der Teegeschmack. Also man merkt, es ist Eistee und es ist deutlich süßer. Ja. Wirklich, also, naja, gut, es ist doppelt so viel Zucker wie in dem anderen. Ja. Das fällt uns natürlich jetzt besonders auf, weil wir jetzt den anderen hatten. Aber es ist wirklich deutlich süßer. Und das, obwohl sich durch das Eis hier ja schon so ein bisschen auch Wasser angesammelt hat. Mhm. Aber ich finde es geschmacklich sehr gut. Ja. Es schmeckt mir wirklich sehr gut. Ja. Auch der Nachgeschmack, also dieser Schwarztee, dadurch, dass die Pfirsich so dominant ist, ist gar nicht so ein Bereich auf der Zunge. Ja. Sondern es ist wirklich sehr angenehm auf der Zunge. Das muss man eigentlich so sagen. Würde ich auch sagen. Sehr angenehmer Geschmack. Mhm. Ja. Genau. Okay. Ja, weiter geht's mit Lemon oder Zitrone. Mhm. Auch da die Flasche mit sehr schönen großen Zitronen. Ja, also es ist immer auf dem Etikett die Frucht abgebildet. Genau. Und es ist halt wieder so eine helle Glasflasche. Also man sieht sehr viel vom Getränk. Ja. Und eigentlich ist es auch sehr schlicht. Naja, dieses Bild mit den Früchten ist aufwendig. Ist sehr aufwendig gemacht, genau. Aber ansonsten ist es vom Design her, naja, schlicht ist falsch gesagt, aber es ist halt jetzt nicht sehr komplex. Also es ist eine kleine Teekanne vorne drauf, der Schriftzug und die Frucht, die drin ist. Genau. Hier ist ein bisschen mehr Zucker drin, 6,9 Gramm, also 0,1 Gramm mehr. Mhm. Auch, na klar, weil es auch ein Zitroneneistee ist, ja, ja. Ist, braucht man natürlich auch nicht so viel Zitronensaft oder Zitronenkonzentrat. Und dementsprechend ist halt Wasser und Rohrzucker dann die zweite Zutat, Rohrzucker. Dann kommt der Schwarzbieraufguss und dann erst der Zitronensaft. Mhm. Ich bin mal gespannt, wie es schmeckt. Das ist auch etwas trübe. Also auch da, alle sind sie trübe. Und ich schütte mal ein. Wir trinken auch hier, man hört ja auch schön mit Eiswürfel. Oh ja, riecht aber riecht sehr, sehr zitronisch. Ist extrem, fruchtig zitronisch. Also habe ich das richtig verstanden, da ist jetzt auch Zitronensaft drin. Ja. Nicht nur Aroma. Ja. Ja. Also extrem fruchtig zitronisch. Ja. Aber man merkt den Zucker. Ja, man merkt den Zucker. Also es ist im Geschmack, es wird das gegengeregelt durch den Zucker. Ja. Ja. Das ist wirklich jetzt, wir kommen ja eben von den wenig Gesüßten und da ist es jetzt sehr auffällig. Ja, ich finde, etwas weniger Zucker hätte ihm gut getan. Ja. Man kommt, der erste Geschmack ist wirklich dieser Schwarztee, und dann kommt Zucker und dann kommt erst der sehr schöne Zitronengeschmack, den muss ich wirklich mal hier lobend erwähnen. Ja. Aber der Zucker ist wirklich sehr dominant. Ja. Ja, sehr dominant, muss man wirklich sagen. Also mir ist es zu süß. Ja, mir auch. Ich finde es lecker, also, aber mir ist es wirklich zu süß. Ja, also gerade Vergleich, bei Zitrone. Gerade auch zum Vergleich der anderen ist, müssen wir mal schauen. Ja. Okay, weiter geht's mit Granatapfel. Auch da wieder die Flasche mit Granatapfel drauf. Gucken wir mal, 6,8 Gramm Zucker. Mhm. Auch wieder, ich glaube, beim Zucker ist das immer gleich. Ist relativ einmal gleich, war es genau. 6,9, aber. Genau, hier wird natürlich auch zwischen dem Granatapfel noch ein bisschen Apfelsaft hinzugetan und etwas färbendes Konzentrat aus Karotte, um halt da die Farbstabilität hinzubekommen. Also ist auch hier kein reiner Granatapfel-Eistee, sondern auch ein paar, sag ich mal, Verschönerungszusatzstoffe. Es riecht aber extrem nach Granatapfel. Ich schenke dir mal ein. Ja, es riecht sehr stark. Es riecht nicht nur, im ersten Moment weiß man gar nicht, was das ist. Mhm. Im ersten Moment riecht es so ein bisschen nach Gummibärchensaft. Ja. Ja, stimmt. Ja. Und dann merkt man vielleicht, dass es Granatapfel ist. Ich finde, aber man merkt es nicht wirklich am Geruch. Also ich glaube, man muss es schon trinken. Ich glaube, der Apfel kommt auch so ein bisschen durch, würde ich mit einbilden. Der Apfel? Hast du nicht gerade Granatapfel? Da ist Apfelsaft drin. Ah, da ist Apfelsaft drin. Mhm. Aber geschmacklich finde ich sehr zurückhaltend, den Zucker. Mhm. Auch 6,8, ne? Mhm. Ja. Ja, es wirkt hier nicht so stark, weil offensichtlich das Grundgetränk sehr sauer ist. Mhm. Nee, aber das schmeckt gut. Ich habe bei Granatapfelsäften häufig das Thema, dass es so extrem künstlich schmeckt. Aber hier kommt es, glaube ich, ganz gut. Mhm. Ja. Mhm. Ja, Fruchtgehalt 5%, dementsprechend, ja, ich finde das Etikettendesign ist natürlich auch sehr, sehr schön und sehr einladend, aber vom Geschmack ist Ja. Genau, finde ich aber echt gut. Ja. So, jetzt bin ich mal gespannt auf Blueberry. Aber auf Blaubeere. Wie das schmeckt als Eistee, das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Das ist, glaube ich, auch mein erster Blueberry-Eistee. Naja, ist halt Blaubeeraroma mit ja. Eistee wahrscheinlich, oder? Genau, auch 6,8 Gramm Zucker. Dann ist drin Wasser, Bio-Rohrzucker an zweiter Stelle, dann der Schwarzteeaufguss. Dann kommt natürliches Aroma Heidelbeersaft aus Heidelbeerkonzentrat und färbende Konzentrate aus Karotte, auch da wieder zur Farbstabilisierung hinzugefügt. Farbe ist wirklich sehr Blueberry. Mal gucken, wie der Geschmack ist. Es riecht auch so wirklich wie ja. Der Blaubeerengeschmack kommt schon. Oh ja. Auch hier sehr angenehm mit dem. Aber der Zucker ist auch sehr dominant. Ja, der Zucker ist zu dominant. Also Grundstruktur ist gut. Also ein bisschen Teegeschmack. Leichter Touch Blaubeere, finde ich auch. Mhm. Das ist gut, aber dann der viele Zucker. Mhm. Wie mit dem Knüppel draufgeschlagen. Mhm. Ja, der Zucker erschlägt das alles. Ja. Und das ist schade. Mhm. Also ich würde sagen, der Blaubeergeschmack ist sehr dezent. Ja, ist sehr dezent. Im Abgang merkt man es. Mhm. Da kommt der Schwarztee und der Blaubeergeschmack in gleicher Hand durch. Aber so im Vorderrum ja. ist er wirklich sehr dezent. Und ich glaube, die Süße kommt eher, ist eher präsenter im ersten Schluck als dann später die Blaubeere. Mhm. Ja, interessant, aber der Zucker. Ja, der Zucker. So, jetzt kommt, was ich sehr gespannt bin. Wassermelone und Ananas. Wirklich interessant. Ich bin gespannt, ob das so auch als auch wieder Cocktail Zucker. Wieder. Zucker 6,8. Auch da Zucker als zweite Stelle. Dann kommt natürlich Schwarztee. Ananassaft auch wieder 6,8. Das wird eh nicht süß sein. Genau, und dann kommt der Wassermelonensaft. Ich bin mal gespannt, wie das kommt. Vielleicht auch, ob das so auch als Filler für Cocktails. Ja gut, das ist natürlich nochmal eine Idee. Also haben wir eigentlich irgendwie gesprudeltes Wasser hier in der im Phonodrom? Ich glaube im Moment nicht. Ich glaube nur halb gesprudeltes draußen. Naja, da müsste man vielleicht nochmal gesprudeltes Wasser drauf tun. Mhm. Also so ein bisschen das auch nochmal so eine Art Eistee-Schorle machen. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dann wäre der Zucker nicht so heftig. Mhm. Ah, ja, aber also der Geruch ist toll. Geruch ist toll. Mhm. Also die Melone kommt gut durch. Ich finde auch die Ananas kommt sehr gut durch. Ja, ein bisschen, aber vor allem die Melone. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, es ist vielleicht mehr die Ananas, die sich durchsetzt. Mhm. Ja, dezenter Geschmack. Dezent, ja. Ich finde, die Melone ist tragend. Der Ananas ist ein guter Begleiter, aber die Melone kommt sehr tragend und es schmeckt nicht so chemisch melonemäßig, sondern schon wirklich sehr natürlich nach Melone. Der Geschmack, jetzt wieder das Süße, ist zu viel, aber ansonsten ist es eine interessante Mischung. Mhm. Also passt auch wirklich gut zu dem Schwarztee. Da noch ein Rum drauf. Ja, also das ist... kommt man schon in diese Tiki-Lovers-Geschichte rein? Naja, das würde, also gerade das mit dem Ananas ist ja klar, aber Ananas, Melone und dann Rum. Schwarztee dazu, ja. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich auch, also so als ja. frischer Rum. Sommercocktail. Wir haben ja die Reste noch hier. Ich rück nächste Woche Rum, haben wir glaube ich nicht. Doch, Rum haben wir auch da. Rum haben wir auch da? Das ist alles da. Ja. Alles da, ja, genau. Dann brauche ich nicht mit Rum anzurücken. Dann kann man mal gucken. Also kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Also finde ich auch interessant. Ich glaube hier, das wäre so mein Favorite zum Mixen. Ja, zum Mixen ist das sehr gut. Also Rum würde hierzu sehr gut passen. Ja, jetzt kommen wir mit einer Geschichte, die ich hier und da mal gesehen habe. Die Acai-Beere. Nee, Acai-Beere. Genau, ist ja quasi so das die Superbeere aus Brasilien. Sieht ein bisschen aus wie bei uns gibt es eine Art Vogelbeere, so eine kleine schwarze. Die sieht ähnlich aus und ist mittlerweile auch in Europa angekommen. Und Acai-Beere gibt es, glaube ich, jetzt diverse Getränke. Ich sehe es auch immer wieder als Superfood, die irgendwo rumstehen. Ich bin mal gespannt, wie es schmeckt. Auch 6,8% Gramm Zucker. Dann auch Bio Rohrzucker halt als zweite Zutat, dann Teeaufguss und dann Limettensaft kommt ein bisschen. Mhm. Und dann kommt dann zum Schluss. Aha. Aha, was ist jetzt? Ich suche hier den Zutat der Acai. Also ich meine, es heißt Acai. Oder Acai Beere. Also steht jetzt nicht wirklich als Inhalt. Ich muss gleich mal gucken, aber ich sehe es jetzt nicht explizit. Nur Aroma, dann haben sie es vergessen. Das kann, das kann ich nicht vorstellen. Fruchtgehalt 1%, die werben doch alle mit Real Tea und Fruit Juice. Also das heißt, da muss was drin sein. Ich kann jetzt mal die Flasche mal geben. Guckst du mal. Hm. Hm. Oh, Moment, ich muss hier mal meinen Spezialsicht hier. Starker Teeaufguss, okay, ja. Das sehe ich auch. Ich habe schon mal dran genippt. Da steht nur noch natürliches Aroma. Mhm. Das ist das. Die Acai-Beere ist natürlich ein Aroma enthalten. Beim Rest war es aber explizit nur mal dargestellt. Ja. Hier jetzt nicht. Na, das ist ganz wenig. Mhm. Die ist auch sehr teuer. Ja, die ist sehr teuer. Müssen wir auch mal sehen. Das ist eine ganz teure Frucht. Und vor allem, die verdirbt halt so schnell, gell? Nach dem Ernten. Da muss sie gleich verarbeiten. Was wird häufig gemacht? Also ich kenne es, wie viele brasilianische Früchte, die in Europa angeboten werden, die werden quasi nach der Ernte direkt schockgefrostet und kommen halt als oder vorher als, je nachdem, gemixt oder gemust und kommen halt dann quasi als Früchtemus hier nach Deutschland, weil halt gerade die relativ schnell halt verdirbt, um halt dann überhaupt das zu ermöglichen, dass man das transportfähig hält, wird sowas damit gemacht und die ist halt auch extrem teuer. Ja. Und genau, interessant. Wie findest du es im Geschmack? Tja, im Geschmack hat es sowas Undefinierbares. Ja, ich finde auch im Geruch. Riecht es so ein bisschen wie nach unserer Fruchtgummifolge, nach diesen Nimm 2. So ein bisschen. Und im Geschmack ist es aber. Also ein bisschen, die Limette herber. Kommt ein bisschen durch. Also das Tee mit Limettengeschmack und noch was anderem. Genau. Und sehr süß wird. Also es riecht aber süßer, als es letzten Endes schmeckt. Also es riecht sehr nach Gummibärchen. Ja, es riecht wieder nach Gummibärchen. Aber im Geschmack kommt es dann doch etwas herber. Hm. Ich weiß nicht, ob es die Limette ist, die da ein bisschen mit dabei ist, oder die Zitrone. Das oder Herbe kommt vom Tee. Oder es ist vom Tee, ja, ich weiß es nicht. Das Herbe kommt vom Tee. Ja. Ich finde es lecker, muss ich sagen. Also mir schmeckt es sehr gut. Aber. Ja. Also wieder ist das Problem mit der Süße. Mhm. Wo man hier auch sich gut vorstellen kann, ein bisschen Alkohol dazu. Also vielleicht jetzt hier nicht rum, aber mit rum geht es wahrscheinlich auch. Mit rum geht ja alles. Rum geht alles. Aber vielleicht tatsächlich mit Gin? Mhm, ja, stimmt. Also ich könnte mir Gin gut vorstellen dazu. Hätten wir auch da. Auch da, ja, ja. Mhm. Also da zweifle ich nicht. Stimmt, ja. Ja, also ich glaube schon. Ich glaube schon, dass es mit Gin gut käme. Mhm. Also von der Fruchtigkeit, gut, das ist auch Alkohol, erinnert es ein bisschen an Dubonnet. Und Dubonnet, ja. Queen, trinkt ja Dubonnet immer mit Gin. Und das ist, glaube ich, sozusagen Die alkoholfreie Variante zu Dubonnet, aber dann eben mit Gin ist der Alkohol ja wieder drin. Mhm. Also falls ihr uns zuhört, empfehlen wir der Queen mal dieses Getränk mit Gin. Mhm. Aber? Ach ja, man kann sich, also wie gesagt, ein Tick zu süß ist es immer noch. Das will ich jetzt nicht jedes Mal sagen, doch habe ich jetzt jedes Mal gesagt. Aber wenn man das überwindet, dann ist es interessant. Mhm. Also finde ich fast am interessantesten von diesen, also geschmacklich. Mich würde es mal interessieren, wie die schmecken würden, wenn nur die Hälfte an Zucker drin wäre. Ja. Also man sieht ja natürlich jetzt vom Produkt her etwas anders gemacht wie die anderen Eistees, aber ob man da über eine Zuckerreduktion, also 50%, ein ähnlichen gutes Aroma bekommt. Natürlich ist auch Zucker da auch viel Geschmacksträger, logischerweise. Aber man merkt ja, die Eistees sind ja hochwertige Fruchtsäfte drin. Mhm. Das heißt, man braucht ja auch nicht den Zucker jetzt irgendwie, um was zu überblenden oder irgendwie was an Geschmack reinzubekommen, was man hat quasi nur per schlechten Aromen. Naja, man möchte natürlich schon sagen, wenn ich hier sowas habe mit Zitrone oder Limette, und das ist ja mit Limette, was an sich schon recht sauer ist, und dann ist der Tee ja auch herb. Genau. Da will man auch gegensteuern. Und deshalb eben Zucker. Mhm. Aber wenn ich jetzt, und ich würde vielleicht jetzt nochmal im Nachgang hier bei dem Jahe, wo so wenig Zucker drin ist, ja gut, aber das sind geschmacklich ganz andere. Da ist jetzt nicht so eine Fruchtnote drin, da kann man sie ja nicht gut vergleichen. Aber ja, also ich hätte ja gerne ein Getränk, was nicht ganz so süß ist, was dann aber trotzdem fruchtig ist. Ja. Na, und es muss dann nicht immer das mit dem brennenden Ingwer so sein, wie bei den Limonaden von Jahe. Also von daher, also das mit dem Ingwer muss nicht immer sein. Ja. Und dann kann man natürlich drüber nachdenken, ob man dann nicht sogar noch ein bisschen Alkohol dazu tut, wenn man das mag. Ja. Ich gucke nach dem Rum mal ganz kurz. Ist doch Alkohol? Aber das machst du alleine. Ich bin ja noch im Alkoholfasten. Das möchte ich jetzt schon durchhalten. Nicht wegen eines Schlucks. Was hast du denn da? Ein Rum aus Martinique. Ah, ja. Und zwar, aber Problem ist halt, das ist der 50-prozentige. Ja, ja, das ist aber der, den man zum Mixen nimmt. Ich weiß, aber ich habe ja bloß, muss ja wirklich weiß jetzt warum. Nur, zack. Das ist sicherlich eine gute. Und da nehme ich jetzt, wo haben wir es denn? Watermelon und Pineapple. Aber ich würde auch den mal, aber wie gesagt, den vielleicht mit Gin. Machen wir gleich mal. Und dann mache ich jetzt mal hier den Watermelon und Pineapple. Mit dem Rum. Also das passt. Nur erstmal die Nase. Nur erstmal die Nase. Ja, das ist genau der Tiki-Geschmack. Muss er mal verlinken. Oh ja. Tiki-Lover. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, das ist die. Du fasst es wirklich? Oder soll ich einen Schluck machen? Nee, kein Schluck. Wirklich? Nein, ich will jetzt mal durchhalten. Das ist schon wichtig. Oh, das ist geil. Kann mir gut vorstellen. Also das denke ich auch. Nächste Woche, wenn Ostern vorbei ist, komme ich und trinke die Reste auf. Das ist wirklich, das kannst du jetzt wegsüffeln. Das schmeckt wirklich wie Limonade mit einem leichten Rum-Geschmack drin. Obwohl es ein 50-prozentiger Rum ist, wo man sagt, okay, der ist natürlich schon ziemlich stark. Mhm. Geht das komplett, fast komplett in dem Watermelon, Pineapple, Eistee nicht unter. Der Alkohol trägt natürlich auch mit den Geschmack. Ja, klar. Man merkt das. Mhm. Aber es, das ist wirklich heißer Sommertag. Mhm. Davon zwei Stück und dann kannst du direkt ins Bett gehen. Ja. Naja, das denke ich. Aber wirklich sehr gut. Also, das passt perfekt. Mit einem schönen Rum. Naja. Das kann man gut machen, ja. Ja. Ich würde es sogar vielleicht, ich habe jetzt wirklich nur einen winzigen Schluck reingemacht vom Rum und auch nur ein bisschen von dem Watermelon und Pineapple Eistee. Aber ich kann mir vorstellen, dass man da nochmal zwei bisschen Crushed Eis dazu machen kann, dass du quasi den Wasseranteil erhöhst und es trotzdem noch gut und sehr erfrischend schmeckt. Also dass es dann nicht so alkoholisch stark ist, sondern ein bisschen abgemildert wird, abgepuffert wird. Ja. Oder haut ein bisschen Soda dazu, also irgendwas nochmal zum Abpuffern. Ja. Dann kommt, glaube ich, der Geschmack nach wie vor gut durch, weil beides trägt extrem und es kann auf jeden Fall noch ein bisschen Eis oder Soda noch auf jeden Fall vertragen. Das ist echt wirklich gut. Ja, vollkommen richtig. Also ich glaube schon, dass das eine gute Sache ist. Ich glaube, alle diese Getränke sind eine gute, sind gut zu mixen. Mhm. Da überall so ein Schuss Alkohol ran, wird den wirklich einen Gewinn darstellen. Mhm. Und dann ist es auch plötzlich irgendwie passend mit dem Zucker. Ja, naja. Ja. Ich meine, das St. James, den wir da haben aus Martinique, das ist ja gerade einer, aus dem man ja auch den Tipanche macht, das Nationalgetränk da, und das ist ja im Wesentlichen das ist Zuckersirup. Und dann ist das natürlich hier nochmal eine ganz andere Nummer. Ja, also das ist sicherlich schon eine gute Herangehensweise. Ach, aber wenn du dir hier was gönnst, gönn ich mir hier nochmal ein bisschen Black Ginger. Muss Black, ja alles genau. weg. Ja, muss ja eh weg. So, was sagst du zu der Auswahl heute? Sehr schön. Also ich bin ja sonst nicht so der Eistee-Fan, eben auch, weil das oft mit Zucker angeboten wird. Also selber mal so ein Eistee machen oder beim TTT. Das ist schon schön, gerade an heißen Sommertagen. Aber ich muss sagen, also Jahe war ja schon letzte Mal eine Entdeckung. Ja. Ist jetzt auch wieder eine Entdeckung. Also auf jeden Fall. Also muss ich mal gucken, wie ich die bekomme. Ja, wie wohl? Da kommt gleich ein Dealer. Gleicher Dealer. Ja, klar. Ach, ja. Er ist der gleiche Dealer. Ja, diese Preisliste, die du mir hast zukommen lassen, ist ja ohne Preise. Nee, das Preisliste ohne Preise. Was? Hast du schon keine Preise? Ohne Preise. Und da steht ja gleich auch schon der Verweis auf den Großhandel. Ja, ja. Und so, da mag man da nicht bestellen, weil ich meine, das ist natürlich keine... Ja, aber auf der Original-Homepage steht jetzt drauf, warte mal, ich schick dir mal die Homepage, flaschenteufel-berlin.de, klick mal drauf, dann gibt es jetzt nämlich auch den Punkt, wir beliefern Gewerbebüro und Gastronomie normalerweise, ab sofort beliefern wir auch Privathaushalte, Ausrufezeichen. Ja, der mir das Ritterpaket und alles vorbeigebracht hat, war ja auch von Flaschenteufel. Genau, das machen die in Kooperation. Er hatte da ja das Logo. Das Logo auf seinem Shirt. Achso, stimmt, da stehen keine Preise drauf. Nee, das war mir gleich aufgefallen. Ne? Das ist mir nicht aufgefallen, siehst du? Ich will ja jetzt nicht irgendwas bestellen, was dann irgendwie viel kostet. Ja, klar. Das ist schon wichtig. Und da kann man schlecht anrufen und sagen, was kostet was kostet das. Vor allen Dingen hat man es dann nicht im Überblick und möchte ja dann auch ein bisschen vergleichen. Also klar, wenn ich jetzt eine bestimmte Limonade haben will, dann will ich dafür auch jeden Preis zahlen, weil ich die ja haben will. Aber wenn man jetzt mal so guckt, ich vergleiche mal, dann sollte es auch nicht gleich das teuerste sein. Ja. Oder vielleicht gerade, wenn man denkt, dass es gut ist. Aber ne, also ein bisschen der Preis spielt auch, glaube ich, ist auch eine Entscheidungsgrundlage fürs Kaufen. Ich sehe mich gerade, vielleicht gibt es ja auch noch mal die Dokument mit ich habe ihn mal gleich mal angeschrieben. Er soll mal bitte mal dazu was sagen, ob es da auch eine Liste gibt mit Preisen. Ja. Aber es macht ja keinen Sinn. Das ist näher für den Privatmenschen, ist das nicht gut. Wenn man das doch dann wissen will. Und ich muss auch sagen, also wenn wir schon bei Preisen sind, ich fand jetzt die Mischbox von Ostmos, ich wollte sie ja haben und wollte ja auch mischen, aber ich fand sie preislich auch, das ist schon ein gehobener Bereich. Ja, ja, klar, das ist schon. Na klar, Bioprodukte. Ja, ja, das ist klar, muss etwas teurer sein. Aber ne, also die Zehnerkiste kostete 19 Euro noch was. Ja, ja. Aber Ostmos ist ja auch an sich in dem Premium-Segment eher aufgehoben. Und ja, ja. Also dafür sind ja auch tolle Getränke, also davon mal ab. Das ist dann schon was Besonderes. Nur, ne, also es gibt gute zuckerfreie Limonaden, die nicht ganz so teuer sind. Ja. Und auch jetzt nicht das Supermarkt-Segment. Ja, ja, ja. Da gebe ich dir recht, ja. Also können wir irgendwann auch nochmal eine Folge machen. Muss jetzt nicht gleich sein, weil wir dann immer im gleichen Sektor unterwegs sind. Oh, Mate gibt jetzt so viele Mate, man verliert ja den Überblick. Ja. Weißt du schon gar nicht mehr, was es alles gibt. Und ich meine, wir hatten ja auch mal was gemacht. Ich kann mich noch erinnern, wir hatten mal diese Feinperlige aus Dresden, wenn du dich erinnerst. Ja, ja. Kollemate oder so ähnlich hieß die. Das waren auch schon sehr interessante Getränke, aber das hat ja jetzt noch ungeheuer zugenommen. Ja. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Qualitätsstufen und auch ein ganz weites Preisfeld. Aber du kriegst halt wirklich gute Marten, inzwischen ja sogar im Supermarkt an der Ecke in großer Auswahl, auch zu sehr zivilen Preisen. Ja, das stimmt. Es gibt da mittlerweile, das Segment ist auch riesengroß und man merkt, Mate ist jetzt nicht nur in den Anführungszeichen Szenenbezirken als gängiges Getränk da, sondern das ist einfach normal. Bei mir am Späti an der Ecke, wo man wirklich denkt, da kaufen nur irgendwelche Prolls ein. Mhm. Das ist natürlich jetzt nicht so. Also die Auswahl ist da schon enorm. Und auch, wie gesagt, alles zu akzeptablen Preisen. Ja. Also normalen Preisen, ja. Kann man wirklich sagen. Ja, vielleicht müssen wir mal eine weitere Mate-Folge nochmal auf unsere Agenda mal schreiben, dass wir es machen wollen. Ja. Ich denke, da ist auf jeden Fall noch was gerade am. Und du hast da ja jetzt auch einen Ort, wo man also was findet. Ja, genau, das ist natürlich das Gute. Und es wäre natürlich in der Probierkiste, die ich mitgebracht habe, auch nochmal. Sind noch ein paar drin. Man hatte nochmal drin, also ein paar neue Produkte auch nochmal dabei. Da können wir ja auch erstmal die neuen Produkte machen und dann können wir irgendwann nochmal so eine Gesamtfolge. Aber das Problem ist natürlich auch, du kannst in einer Folge nicht beliebig viel probieren, insbesondere wenn das dann eben auch ein koffeinhaltiges Getränk ist. Ja. Das stimmt, ja. Obwohl ich jetzt sagen muss, also das schmeckt schon nach mehr. Also ich muss wirklich sagen, jetzt gerade auch ein Green Jasmine, wo ich jetzt auch wieder, weil ich wieder zuerst den Black Ginger hatte und habe ich gedacht, jetzt das Green Jasmine. Schmeckte wieder der erste Schluck gewöhnungsbedürftig, aber der zweite Schluck ist wirklich dann sehr angenehm. Mhm. Sehr mildes, angenehmes Getränk. Also ist mein Spitzenreiter. Von heute, ja, von den ja. 8 Stück ist das Green Jasmine das Beste. Den nicht, ist am besten. Im ersten Moment immer etwas ungewohnt, aber wenn man den Überraschungseffekt überwunden hat, ist es toll. Aber natürlich jetzt hier auch von diesen, also ich finde, wie gesagt, durch die Süße muss man es vielleicht mixen, aber Acai und Lime war gut und hier das mit dem Ananas. Ananas-Melone. Ja. Ananas-Melone ist auch eine tolle Kombination. Und wie gesagt, das mit Rum ist wahrscheinlich das ideale Getränk. Ich fand jetzt auch von Richard Sun den Klassiker Peach und Lemon. Beides ein sehr, sehr solider Eistee. Ja, solider Eistee auf jeden Fall. Also sehr gut. Überrascht hat mich wirklich auch Wassermelone und Ananas, muss ich wirklich sagen. Mhm. Also das würde ich auch unter die Top 3 rechnen, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja. Genau. Und Black Ginger ist auch gut, vor allen Dingen für Leute, die jetzt nicht so sehr diesen starken Ingwer-Geschmack haben wollen. Der ist nämlich hier wirklich sehr dezent. Genau, ich finde es ganz gut, dass sie quasi zwei Segmente haben, wo auch der Ingwer-Geschmack komplett unterschiedlich ausgeprägt ist. Einmal wirklich für die Ingwer-Lovers, sage ich einfach mal. Mhm. Und dann fürs andere, für die quasi, die so ein bisschen dezente Ingwer möchten. Ja, den würde ich vielleicht gar nicht mal sagen, dass da Ingwer drin ist. Denn beim Green Jasmine schmeckt man es wirklich nicht durch. Mhm. Und beim Black Ginger ist es auch sehr, sehr dezent. Ja, das stimmt. Also insgesamt kann man sagen, ist eine schöne Sache. Ja. Also wirklich Also ich muss auch sagen, dass da immer noch mal was Neues auf den Markt kommt, ist auch schön, weil dann eben die Dinge auch nicht so ja, langweilig sind. Dann hat man mal was Neues und ich denke, gerade für Bars ist das im Sommer eine tolle Sache. Man will ja den Alkohol nicht so stark haben. Und ja, also das ist schon genau richtig. Mhm, finde ich auch. Ja. Also wir haben die Sommergetränke eigentlich. Ja, eigentlich kann man sagen, haben wir schon. Tiki ist das Sommergetränk. Tiki, wieder haben wir wieder ja. Tiki-Style. Watermelon, Pineapple und Rum. Genau. Das ist das Getränk für den Sommer. Also leider gibt es ja nicht so viele Wassermelonengetränke. Das stimmt, ja. Da müsste man nochmal gucken, wenn man jetzt gerade an den nicht rankommt. Mhm. Ja, aber das ist es eigentlich. Ja. Vor allem nicht viele Wassermelonengetränke, die auch natürlich schmecken und nicht dieses Chemie-Wassermelon. Ja, das stimmt. Das schmeckt hier sehr natürlich. Wahrscheinlich, weil es auch echter Saft ist. Ja, es ist halt, damit werben sie ja. Das ist ja hier quasi ihr Prädikat, dass sie da mit echten Saft halt arbeiten und nicht mit Wünschen. Ja. Sonst irgendwas, Aromen. Ja. Ja, ich glaube, dann sind wir auch soweit durch, oder? Zuckerspiegel ist jetzt ganz oben. Ja, Zuckerspiegel ist oben, das merke ich auch schon. Zum Glück haben wir jeder immer einen Schluck genommen. Und naja, ich habe bisher nochmal nachgeschickt, aber die sind ja zuckerarm. Aber das nächste, was ich befürchte, gut, kann ich auch mitleben, ist, dass es halt so ein bisschen auch nochmal so ein Koffeinschock ist. Mm. Und es ist jetzt schon am Abend. Also ich glaube, ich schaue heute länger Serien. Ja, das ist ja okay. Endlich mal, nachdem ich tagelang das nicht getan habe. Am Morgen schlafe ich dann ein bisschen aus. Und dann wieder in den Homeoffice. Also heute habe ich für 2 Tage Homeoffice gemacht, das muss man wirklich mal sagen. Von daher kann ich es mir leisten. Ja, dann würde ich sagen, danken wir uns bei unseren Zuhörern. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Bleibt uns treu, teilt uns, empfiehlt uns, schreibt uns, liebt uns. Genau. Bleibt gesund. Das ist das Wichtigste gerade in der Zeit. Ja, das sagt man ja immer wieder, bleibt gesund. In dieser Zeit. Jetzt hast du alle formelhaften Ausdrücke, die man jetzt immer zusammen verwendet. Ja. Also es wird immer gesagt, in dieser Zeit. Manchmal auch in dieser Situation, wo ich immer denke, Mensch, was soll das? Und dann bleibt gesund, ja, oder bleiben Sie gesund. Ja, klar, ich meine, das kann man immer wünschen. Wenn kein Corona ist, wünscht man den Leuten krank zu werden. Nein, natürlich also nicht. Aber es ist halt gerade wegen der erhöhten Gefahr quasi dann. Ich finde, besser ist zu sagen, bleibt zu Hause. Stimmt. Bleibt zu Hause, hört Podcasts. Es gibt auch viele Genussfolgen zum Nachhören, wenn jetzt quasi erst Neulinge dabei sind. Es lohnt sich, Folgen nach vorne und nach hinten zu hören. Es gibt welche, die sind gut, es gibt welche, die sind nicht so gut. Da können wir euch mal. Ja, selbst machen wir mal die Worst of. Und wir machen ja auch noch andere Podcasts. Ja. Man kann den Podcast nachhören. Man kann Liedkultur nachhören, 1337kultur.de, kann ich nur empfehlen. Ich bin da auch ja aktiv gewesen jetzt und werde auch weiter aktiv sein. Es wird noch mehr geben in nächster Zeit. Ist einiges in der Pipeline und es gibt viele andere Podcasts. Ich höre jetzt ja auch vermehrt auch wieder Podcasts. Ich will ja meine 10.000 Schritte jeden Tag machen. Und tu das dann auch Podcast hörend. Und ich bin jetzt gerade wieder an so einem Punkt, wo ich immer das Gefühl habe, das Internet durchgehört zu haben. Ja, kenne ich. Und dann will man doch mal wieder was Neues hören. Mhm. Dann gibt es natürlich von den alten Podcasts, die man schon gehört hat, auch noch Folgen, weil man ja nie nachkommt, ist ja klar. Aber jetzt, so gut die Sachen ja sind, aber jetzt schon wieder diesen einen oder diesen anderen Podcast, will auch immer was Neues dabei haben. Also der Mix macht es. Ja. Ja. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, bis bald und tschüss. Tschüss.